Kundgabe 612. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.10.1938. Kampf gegen Christentum. Unterbreiten der Frage Gott selbst. Verantwortung für Seele. Es hat der Herr beschlossen, die größtmöglichste Vergeltung zu üben, wenn sein Wille nicht mehr anerkannt und sein Name verspottet wird. Denn unter der Menschheit ist jegliche Ehrfurcht der ewigen Gottheit gegenüber erloschen, und es regieret nur noch irdische Macht, Reichtum und Rang. Man tut Zwang an den wahren Bekenner seines Namens und glaubt, jeder Rechtfertigung ihm gegenüber enthoben zu sein. Gewisse Kreise versuchen sogar, die Grundfesten des Christentums zu erschüttern, indem sie den Urheber dessen ableugnen und seine Existenz überhaupt in Frage stellen. Sie haben zurzeit zahllose Anhänger, denen eine solche Darlegung angenehm und bequem ist, und die darum nicht zögern, diese Anschauung sich zu eigen zu machen und gleichfalls alles abweisen, was im Zusammenhang steht mit Jesus Christus als Erlöser der Menschheit. Sich selbst stellen diese Menschen ein so großes Armutszeugnis aus, sie geben nicht sich selbst Rechenschaft, denn ihre innere Stimme würde sie schon recht leiten. Dagegen lassen sie sich etwas nehmen, was jeder erst der eigenen Beurteilung unterziehen sollte. Erst wenn der Mensch mit dem Willen, die Wahrheit zu ergründen, auch ein ernstes Streben verknüpft, kann er sich Klarheit darüber verschaffen, was Gottes und was Menschenlehre ist. Wer diese große Frage im Menschenherzen tönen lässt, wer ernstlich bemüht ist, die Gottheit anzuerkennen, so sie sich dem Erdenkind als solche erweist, der wird nicht lange ohne Antwort gelassen werden. Denn der himmlische Vater lässt solchen suchenden Seelen gar bald Hilfe zukommen. Er lässt sie auch den Weg finden, wo ihnen Klarheit wird über solche und ähnliche Fragen. Wer ernstlich begehret, über das Wesen Christi aufgeklärt zu werden, der wird bald ein so klares und verständliches Bild des Heilands bekommen, dass seine Zweifel schwinden werden und er sich voller Überzeugung der Lehre Christi hingibt. Und so sollten nur die Menschen diese Frage dem himmlischen Vater selbst vorlegen. So würden sie nicht in die Gefahr kommen, sich völlig abzuwenden von dem Erlöser der Menschheit. Alles atmet Gottes Güte und Liebe. Wo der Mensch irrend oder unwissend fragt, dort wird er liebevoll auf den Weg der Wahrheit geführt. Doch abweisen, aus eigener Verstandesweisheit, wird zu immer größerem Irrtum führen. Doch was der Mensch als Einzelner zu erkennen glaubt, bleibt ihm überlassen. Wer jedoch seine eigene Meinung voller Überzeugung auch dem Mitmenschen aufreden will, ist ein großer Sünder vor Gott und den Menschen. Seiner eigenen Seele los ist unsagbar traurig, wenn er auf falschem Weg sich befindet. Das Los der Mitmenschen aber verschuldet zu haben, ist unverantwortlich. Und diesen wird schon auf Erden das Gottesgericht gesandt werden, auf das sie erkennen, dass der Herr seines Namens nicht spotten lässt und nicht duldet, dass das Seelenheil von zahllosen Mitmenschen gefährdet wird. Denn so ihr dem Menschen irdische Güter nehmt, ist das nicht recht vor Gott. Wie aber wollt ihr euch verantworten, die ihr dem Mitmenschen das ewige Reich nehmet? Wer schwach ist, höret auf seine Mitmenschen und nimmt gedankenlos an, was ihm aber den größten Schaden bringt für seine Seele. Darum hütet euch, diesen Schwachen im Geiste eurer Ansicht einzureden, wollet ihr nicht aufs Empfindlichste gestraft werden, noch im Erdenleben. Denn der Herr hat die Macht über alles im Himmel und auf Erden. Er wird auch zu schützen wissen sein Wort. Und dieses wird nicht vergehen, bis in alle Ewigkeit, und wird Zeugnis ablegen von Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Menschheit. Amen.